Abschnitt 8 aus David Copperfield, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 5. Kapitel: Ich werde fortgeschickt. Teil 1. Wir waren kaum eine Viertelstunde gefahren und mein Taschentuch war ganz nass geworden, als der Wagen auf einmal stillhielt. Als ich hinausschaute, sah ich zu meinem Erstaunen Peggotty aus einer Hecke hervorbrechen und in den Wagen steigen. Sie umarmte mich und drückte mich an ihren Schnürleib, bis der Druck auf meiner Nase sehr empfindlich wurde, obgleich ich erst später daran dachte, als meine Nase etwas geschwollen war. Peggotty sprach kein einziges Wort. Sie ließ mich mit dem einen ihrer Arme los, steckte ihn bis an die Ellenbogen in ihre Tasche und holte ein paar in Papier gewickelte Kuchen heraus, die sie mir in die Tasche stopfte, und ein Geldbeutelchen, das sie mir in die Hand drückte, aber sie sprach kein Wort. Nachdem sie mich noch einmal an ihren Schnürleib gedrückt, stieg sie aus und lief fort und, wie ich glaube und immer geglaubt habe, ohne einen einzigen Knopf auf ihrem Rocke. Von mehreren, die herumkollerten, hob ich einen auf und bewahre ihn als ein Andenken. Der Fuhrmann sah mich an, als wollte er fragen, ob sie zurückkomme. Ich schüttelte den Kopf und sagte: »Nein, ich glaube nicht.« »Na, hot«, sagte der Fuhrmann nun zu seinem faulen Gaule, der sich darauf in Bewegung setzte. Da ich mich jetzt so ziemlich ausgeweint hatte, fing ich jetzt an zu denken, dass Weinen nütze doch zu nichts, vorzüglich da weder Roderick Random noch jener Captain der englischen Marine, so viel ich mich besinnen konnte, jemals in schwierigen Lagen geweint hatten. Als der Fuhrmann mich so gefasst sah, schlug er mir vor, mein Taschentuch zum Trocknen dem Pferde auf den Rücken zu legen. Ich dankte ihm und stimmte zu, und ganz besonders klein sah es aus, wie es draußen ausgebreitet war. Ich hatte jetzt Muße, die Börse zu untersuchen. Es war ein kleines, ledernes Beutelchen mit einem Schloss, und darin waren 3 glänzende Schillinge, die Peggotty, damit sie noch schöner aussehen, mit Münzpulver poliert hatte. Aber sein kostbarster Inhalt bestand aus 2 halben Kronen in ein Papier gewickelt, auf welches mit meiner Mutter Hand geschrieben stand: »Für Davy mit einem herzlichen Gruß.« Ich war davon so gerührt, dass ich den Fuhrmann bat, mir das Taschentuch wieder hereinzuholen, aber er meinte, es ging wohl auch ohne dasselbe, und ich dachte es am Ende auch, wischte mir die Augen mit dem Rockärmel und bezwang mich. Und es gelang, obgleich manchmal sich ein heftiger Seufzer Luft machte. Nachdem wir eine Weile ruhig weitergefahren waren, frug ich den Fuhrmann, ob er die ganze Reise mache. »Reise? Wohin?« fragte der Fuhrmann. »Dorthin«, sagte ich. »Wo ist das dorthin?« frug der Fuhrmann. »Bei London«, sagte ich. Das Pferd, sagte der Fuhrmann feierlich und gab dem Zügel einen Ruck, um darauf aufmerksam zu machen, »wäre tot wie eine Katze, ehe wir halb hinkämen.« »Wir fahren also nur bis Yarmouth?« frug ich. »Getroffen«, sagte der Fuhrmann, »und dort bringe ich euch zur Landkutsche, und die Landkutsche bringt euch nach Dingster.« Da das für den Fuhrmann, der Mr. Barkis hieß, eine sehr lange Rede war, denn er war, wie ich früher bemerkte, von phlegmatischem Temperament und nichts weniger als gesprächig, so bot ich ihm als ein Zeichen der Aufmerksamkeit einen Kuchen an, den er in einem Bissen hinunterschlang wie ein Elefant und der auf sein breites Gesicht nicht mehr Eindruck machte, als er auf eines Elefantengesicht gemacht hätte. »Hat sie sie gemacht?« sagte Barkis, der immer vorwärts gebeugt auf seinem Sitze hockte und einen Arm auf jedes Knie stützte. »Peggotty, meinen Sie?« »Ah«, sagte Mr. Barkis, »sie.« »Ja, sie bäckt alle unsere Pasteten und besorgt bei uns die Küche.« »Wirklich?« sagte Mr. Barkis. Er spitzte den Mund, als wollte er pfeifen, aber er pfiff nicht. Er saß da und sah nach den Ohren des Pferdes, als ob er dort etwas ganz Besonderes erblickte, und blieb so geraume Zeit. Endlich sagte er: »Keinen Schatz nicht?« »Schatz, Mr. Barkis?« Ich wusste nicht gleich, was er meinte. »Schatz«, sagte Mr. Barkis, »ich frage, es geht keine Mannsperson mit ihr?« »Mit Peggotty?« »Ah«, sagte er, »mit der.« »Ach nein, sie hat nie einen Schatz gehabt.« »Wirklich«, sagte Mr. Barkis. Wieder spitzte er den Mund zum Pfeifen und pfiff doch nicht, sondern sah nach den Ohren des Pferdes. Endlich sagte Mr. Barkis nach einer langen Pause des Nachdenkens: »Sie macht also die Apfeltorten und besorgt die Küche?« Ich antwortete bestätigend. »Nun, dann will ich euch was sagen«, sagte Mr. Barkis. »Vielleicht schreibt ihr an sie.« »Ich schreibe jedenfalls an sie«, entgegnete ich. »Ah«, sagte er und wendete langsam die Augen auf mich. »Nun, wenn ihr an sie schreibt, so vergesst nicht zu sagen, dass Barkis Lust hat.« »Dass Barkis Lust hat«, wiederholte ich unschuldig, »ist das alles?« »Ja«, sagte er bedächtig, »ja, Barkis hat Lust.« »Aber ihr seid ja morgen schon wieder in Blunderstone«, sagte ich und fühlte mich etwas beunruhigt von dem Gedanken, dass ich um die Zeit weit entfernt davon sein würde, und dann könnt ihr es ja selbst besser ausrichten. Er wies jedoch diesen Vorschlag mit einem Kopfschütteln zurück und wiederholte seinen ersten Wunsch mit tiefstem Ernste. »Barkis hat Lust, das ist die Ausrichtung.« Ich übernahm gern den Auftrag. Nachmittags, während wir in dem Gasthofe in Yarmouth auf die Landkutsche warteten, ließ ich mir einen Bogen Papier und ein Tintenfass bringen und schrieb folgenden Brief an Peggotty: »Meine liebe Peggotty, ich bin glücklich hier angekommen. Barkis hat Lust. Zärtlichen Gruß an Mama. Freundlichst dein Davy. Nachschrift: Er trägt mir noch besonders auf, dir zu sagen, Barkis hat Lust.« Als ich diesen Auftrag im Wagen übernommen, verfiel Mr. Barkis wieder in sein voriges Schweigen, und ich, ganz erschöpft von den letzten Ereignissen, legte mich auf einen Sack im Wagen und schlief ein. Ich schlief gesund, bis wir nach Yarmouth kamen, das mir von dem Gasthofe aus, in den wir einfuhren, so neu und seltsam vorkam, dass ich sofort die stille Hoffnung aufgab, hier jemanden von Mr. Peggottys Familie oder vielleicht gar die kleine Emily zu treffen. Die Landkutsche stand schmuck und funkelnd im Hofe, aber Pferde waren noch nicht vorgespannt, und sie sah in diesem Zustande gar nicht danach aus, als wenn sie nach London fahren werde. Ich dachte darüber nach und fragte mich, was wohl aus meinem Koffer werden werde, den Mr. Barkis auf den Boden gesetzt hatte, und was wohl aus mir werden werde, als eine Frau aus einem großen Fenster, vor welchem ein paar Stück Geflügel und mehrere große Stücke Fleisch hingen, heraussah und sagte: »Ist das der junge Herr aus Blunderstone?« »Ja, Ma'am«, gab ich zur Antwort. »Wie ist der Name?« frug die Frau. »Copperfield, Ma'am«, sagte ich. »Dann ist's nichts«, sagte die Dame, »für Copperfield ist nichts bezahlt.« »Vielleicht Murdstone«, sagte ich. »Wenn du Murdstone heißt«, sagte die Frau, »warum sagst du da zuerst einen anderen Namen?« Ich erklärte der Frau die Ursache, und sie klingelte und rief: »William, führe den jungen Herrn ins Frühstückszimmer«, worauf ein Kellner aus einer Küche am anderen Ende des Hofes gerannt kam und ganz erstaunt zu sein schien, dass er bloß mich vorfand. Es war ein geräumiges Zimmer mit verschiedenen großen Landkarten. Ich zweifle, ob ich mir fremder vorgekommen wäre, wenn die Karten wirklich fremde Länder und ich in ihnen allein gewesen wäre. Ich setzte mich scheu mit der Mütze in der Hand auf die Ecke des Stuhles, welcher der Tür am nächsten stand, und als der Kellner für mich einen Tisch deckte und eine Menage darauf setzte, musste ich ganz rot vor Bescheidenheit geworden sein. Er brachte nun einige Koteletts und Gemüse und nahm die Deckel in so heftiger Weise von den Schüsseln ab, dass ich glaubte, ich hätte ihm etwas zuleide getan. Aber ich beruhigte mich wieder, als er für mich einen Stuhl an den Tisch setzte und sehr herablassend sagte, »Nun, 3 Käse hoch, Platz genommen.« Ich dankte ihm und setzte mich an den Tisch, aber ich fand es sehr schwer, Messer und Gabel nur mit einiger Gewandtheit zu handhaben und mich nicht mit der Brühe zu bespritzen, während er mir gegenüberstand und kein Auge von mir wegwandte und mich immer erröten machte, wenn ich seinem Blicke begegnete. Als ich mit dem 2. Kotelett angefangen hatte, sagte er, »Es ist auch ein 1/2 Maß für Sie bestellt, junger Herr. Wollen Sie es jetzt?« Ich dankte ihm und sagte, »Ja.« Darauf goss er das Bier aus einem Kruge in ein großes Glas und hielt es gegen das Licht. »Straf mich«, sagte er, »s ist viel Zeug, nicht wahr?« »S ist viel Zeug«, antwortete ich mit einem Lächeln, denn es machte mir ordentlich Spaß, ihn so freundlich zu finden. Es war ein Mann mit kleinen, lustigen Augen, rote Blüten im Gesicht und das kurze Haar stand gerade in die Höhe, und wie er dann stand, den Arm in die Seite gestemmt und mit der anderen Hand das Glas gegen das Licht hielt, sah er ganz gemütlich aus. »Gestern war ein Herr hier«, sagte er, »ein dicker Herr, hieß Feldkümmel. Vielleicht kennen Sie ihn. Kurze Hosen und Gamaschen, breitkrempigen Hut, grauen Überrock, gesprenkelten wollenen Schal«, sagte der Kellner. »Nein«, erwiderte ich bescheiden, »habe nicht das Vergnügen.« »Er kehrte hier ein«, sagte der Kellner und sah immer noch durch das Glas nach dem Fenster, bestellte ein Glas von diesem Ale, bestand darauf, ich riet's ihm ab, trank es und war tot auf der Stelle, war zu alt für ihn. Es sollte nicht verschenkt werden, das ist die Sache.« Der traurige Vorfall machte mich ganz betroffen und ich meinte, ich würde ein Glas Wasser vorziehen. »Ja, sehen Sie«, sagte der Kellner, der immer noch mit dem einen Auge, das andere hatte er zugemacht, das Bier anblinzelte, »unsere Leute sehen's nicht gern, wenn etwas bestellt wird und stehen bleibt. Nehmen's übel, aber ich will's trinken, wenn Sie's erlauben. Ich bin daran gewöhnt und Gewohnheit ist alles. Ich glaube nicht, dass es mir schadet, wenn ich den Kopf zurücklege und es rasch hinuntergieße. Soll ich?« Ich erwiderte ihm, er würde mich sehr verpflichten, wenn er es tränke, wenn er meinte, dass es ihm nicht schade, sonst aber durchaus nicht. Als er den Kopf zurücklegte und es rasch hinuntergoss, erfasste mich eine schreckliche Angst, er könnte das Schicksal des betrauerten Feldkümmels teilen und wie dieser tot zu Boden sinken. Aber es tat ihm nichts. Im Gegenteil, er schien nur noch gestärkter zu sein. »Was ist das?« sagte er und fuhr mit einer Gabel in meine Schüssel. »Doch nicht Koteletts?« »Koteletts«, sagte ich. »Straf mich«, rief er aus. »Ich wusste nicht, dass es Koteletts waren. Koteletts ist das Allerbeste, um das Bier unschädlich zu machen. Ist das nicht ein wahres Glück?« Mit diesen Worten nahm er ein Kotelett, das er an den Knochen fasste, in die eine Hand und eine Kartoffel in die andere und verzehrte sie zu meiner größten Befriedigung mit einem wunderbaren Appetite. Als er fertig war, nahm er noch ein Kotelett und noch eine Kartoffel und hernach noch ein Kotelett und noch eine Kartoffel. Als die Schüssel leer war, setzte er einen Pudding auf den Tisch, schien dann nachzudenken und ein paar Augenblicke ganz in seinen Gedanken zu versinken. »Wie ist die Pastete?« fragte er, wie aus einem Traum erwachend. »Es ist ein Pudding«, antwortete ich. »Pudding«, rief er aus, »bei Gott, was?« sagte er und beschaute ihn näher, »es ist doch nicht etwa ein Blätterpudding?« »Ja, es ist ein Blätterpudding.« »Was, Blätterpudding?« sagte er und nahm einen Esslöffel meines Lieblingspuddings. »Ist das nicht ein rechtes Glück? Komm, Kleiner, wollen sehen, wer das meiste kriegt.« Der Kellner bekam wirklich das meiste. Er bat mich mehr als einmal, mich dazu zu halten, aber das Missverhältnis seines Esslöffels zu meinem Teelöffel, seiner Schnelligkeit zu meiner, seines Appetits zu meinem, machte, dass ich bei dem ersten Bissen weit zurückblieb und alle Aussicht verlor, ihn wieder einzuholen. Ich glaube, ich habe niemals jemanden einen Pudding mit solchem Genuss essen sehen, und er lachte, als er fertig war, als ob sein Genuss noch fortdauere. Da er so freundlich und gefällig war, bat ich ihn um Feder, Tinte und Papier, um an Peggotty zu schreiben. Er brachte die Schreibmaterialien mir nicht nur sogleich, sondern war auch so freundlich, mir über die Achsel zu sehen, während ich schrieb. Als ich fertig war, frug er mich, in welche Schule ich ginge. Ich sagte, bei London, denn ich wusste weiter nichts. »Straf mich«, sagte er und machte ein sehr betrübtes Gesicht. »Das tut mir wirklich leid.« »Warum?« frug ich. »Gott, Gott«, sagte er und schüttelte den Kopf, »das ist die Schule, wo sie den Knaben die Rippen zerbrechen. Zwei Rippen, war ein kleiner Knabe, war etwa, wartet einmal, wie alt sind Sie, junger Herr?« Ich sagte ihm, »zwischen 8 und 9 Jahre.« »Das ist gerade sein Alter«, sagte er. »Er war 8 Jahr und 6 Monate, als sie ihm die erste Rippe zerbrachen, und 8 Jahr, 8 Monate bei der zweiten, und dann war es aus mit ihm.« Ich konnte weder mir noch dem Kellner verhehlen, dass dies ein unangenehmes Zusammentreffen sei, und frug, wie es sich zugetragen habe. Seine Antwort diente eben nicht zu meiner Erheiterung, denn er sagte mir mit feierlichem Ernste, »mit Fuchteln.« Das Blasen des Posthorns auf dem Hofe war eine rechtzeitige Diversion, die mich veranlasste, aufzustehen und mit einem von Stolz und Blödigkeit gemischten Gefühl, eine Börse zu haben, zu fragen, ob noch etwas zu bezahlen sei. »Ein Bogen Briefpapier«, sagte er. »Haben Sie schon mal einen Bogen Briefpapier gekauft?« Ich konnte mich dessen nicht entsinnen. »Ist sehr teuer, wegen des Zolls«, sagte er. »3 Pence, so werden wir in England besteuert. Sonst weiter nichts, bloß der Kellner noch. Die Tinte macht nichts, bei der setze ich zu.« »Was sollte ich, was muss ich, was habe ich dem Kellner zu geben?«, stammelte ich verlegen. »Wenn ich keine Familie und die Familie nicht die Pocken hätte«, sagte der Kellner, »so würde ich nicht 6 Pence nehmen. Wenn ich nicht einen alten Vater und eine jüngere Schwester zu unterstützen hätte«, hier wurde der Kellner sehr aufgeregt, »so würde ich keinen Dreier nehmen. Wenn ich eine gute Stelle hätte und hier gut behandelt würde, so würde ich die Gäste bitten, eine Kleinigkeit von mir anzunehmen, anstatt ein Trinkgeld zu verlangen. Aber ich muss mich von den Speiseüberresten sättigen und schlafe auf den Kohlen.« Hier brach der Kellner in Tränen aus. Mich rührte seine unglückliche Lage sehr, und ich fühlte, dass ein Trinkgeld von weniger als 9 Pence eine wahre Brutalität und Herzenshärtigkeit wäre. Daher gab ich ihm einen meiner 3 glänzenden Schillinge, den er mit großer Demut und Ehrerbietung annahm, und gleich darauf probierte er, ob er gut sei. Ich kam in einige Verlegenheit, als ich beim Einsteigen in die Landkutsche fand, dass ich im Verdachte stand, das ganze Mittagessen allein aufgegessen zu haben. Ich hörte nämlich die Frau aus dem breiten Fenster zu dem Kondukteur sagen, »Nehmt den Knaben in Acht, George, sonst platzt er!« Und die Dienstmädchen kamen heraus und staunten mich an und bekicherten mich als ein kleines Wunder. Mein unglücklicher Freund, der Kellner, der sich von seiner Betrübnis vollständig erholt hatte, teilte die allgemeine Verwunderung, ohne im geringsten verlegen zu erscheinen. Wenn ich einiges Misstrauen gegen ihn hegte, so entstand es wahrscheinlich dadurch. Aber ich glaube eher, dass ich bei dem arglosen Vertrauen eines Kindes und der natürlichen Achtung, welche ein Kind vor dem höheren Alter hat, selbst damals kein ernstliches Misstrauen gegen ihn fühlte. Ich gestehe, es ärgerte mich ein wenig, dass ich, ohne es zu verdienen, zum Gegenstand von Scherzen zwischen dem Kutscher und dem Kondukteur wurde. Sie sagten, die Kutsche werde hinten zu schwer, weil ich dort saß, und es sei für mich ratsamer, mit dem Fuhrmann zu reisen. Als die Fabel von meinem Appetite unter den Außenpassagieren ruchbar wurde, machten sie auch ihre Späße über mich und frugen, ob ich in der Schule für 2 oder 3 Brüder bezahlt werde oder ob ich in Kontrakt genommen sei oder wie andere bezahle und Ähnliches. Aber das Schlimmste bei der Sache war, dass ich fühlte, ich würde mich schämen, bei dem nächsten Anhaltepunkt etwas zu essen und dass ich bei dem sehr schmalen Mittagessen die ganze Nacht werde hungern müssen, denn ich hatte in der Eile meinen Kuchen im Gasthofe zurückgelassen. Meine Befürchtung bestätigte sich. Als wir abends an einem neuen Gasthofe anhielten, konnte ich mich nicht entschließen, am Abendessen teilzunehmen, obgleich ich großen Appetit hatte, sondern setzte mich ans Feuer und sagte, ich wollte nichts essen. Das schützte mich aber doch nicht vor Späßen, denn ein Herr mit einer heiseren Stimme und einem roten, dicken Gesicht, der die ganze Zeit über in der Kutsche gegessen hatte, wenn er nicht aus einer Flasche trank, verglich mich mit einer Riesenschlange, die auf einmal so viel isst, dass es lange Zeit vorhält, und dabei holte er ein Stück Speck und kaltes Fleisch hervor. Wir waren um 3 Uhr nachmittags von Yarmouth abgefahren und mussten in London gegen 8 Uhr am nächsten Morgen ankommen. Es war schönes Juniwetter und der Abend war herrlich. Als wir durch ein Dorf fuhren, malte ich mir aus, wie die Häuser darin sein müssten und was die Bewohner machten, und als Kinder hinter uns herliefen, frug ich mich, ob wohl ihre Väter noch lebten und ob sie zu Hause glücklich lebten. Ich hatte daher vielerlei zu denken und außerdem beschäftigte ich mich immer mit der Schule, in die ich eintreten sollte, und das war nichts Geringes. Zuweilen dachte ich auch an zu Hause und an Peggotty und bemühte mich, mir vorzustellen, konnte aber damit gar nicht zustande kommen, wie ich gewesen, bevor ich Mr. Murdstone gebissen. Die Nacht war nicht so schön als der Abend, denn es wurde kühl, und da man mich zwischen 2 Herren, den mit der heisern Stimme und einen anderen gesetzt hatte, damit ich nicht herunterfalle, so erstickten sie mich fast, als sie einschliefen und mich ganz zudeckten. Sie drückten mich manchmal so sehr, dass ich ausrufen musste, »Ah, bitte, bitte«, was ihnen gar nicht gefiel, weil sie davon aufwachten. Mir gegenüber saß eine ältliche Dame in einem großen Pelzmantel, die im Finstern mehr wie ein Heuschober als wie eine Dame aussah, so sehr war sie eingewickelt. Diese Dame hatte einen Korb bei sich und wusste lange Zeit nicht, was sie damit anfangen sollte, bis sie fand, dass er wegen meiner kurzen Beine unter meinen Sitz geschoben werden konnte. Er genierte mich so sehr, dass ich ganz unglücklich darüber wurde, aber wenn ich mich nur ein wenig regte und das Glas, das im Korbe war, klapperte, was stets der Fall war, so gab sie mir einen derben Stoß mit dem Fuße und sagte, »Sitz doch still! Deine Knochen sind jung genug, sollte ich meinen.« Endlich ging die Sonne auf und jetzt schienen meine Nachbarn ruhiger zu schlafen. Was sie die Nacht über gelitten hatten und wie sie sich durch das schreckliche Ächzen und Schnarchen Luft machten, lässt sich gar nicht begreifen. Wie die Sonne höher stieg, wurde ihr Schlaf leiser und endlich wachte einer nach dem anderen auf. Ich erinnere mich noch, dass ich mich sehr darüber wunderte, dass keiner zugeben wollte, er habe geschlafen, sondern mit großer Entrüstung die Beschuldigung zurückwies. Ich muss mich heute noch darüber wundern, denn ich habe immer bemerkt, dass wir von allen menschlichen Schwächen am ungernsten die Schwäche zugeben, in Wagen eingeschlafen zu sein. Warum, kann ich nicht begreifen. Wie wunderbar mir London vorkam, als ich es in der Ferne erblickte und wie ich mir vorstellte, dass alle Abenteuer aller meiner Lieblingshelden dort täglich wieder vorkämen und wie in mir die dunkle Vorstellung entstand, dass es reicher an Wundern und Verbrechen sei als jede andere Stadt der Welt, brauche ich hier nicht zu erzählen. Wir näherten uns der Stadt allmählich und erreichten zu gehöriger Zeit den Gasthof in Whitechapel, wo wir ausspannten. Ich weiß nicht mehr, ob's der blaue Bock oder der blaue Bär war, aber ich weiß, dass es ein blaues Ding war und dass ein Bild auf der Rückseite der Kutsche zu sehen war. Die Augen des Kondukteurs fielen auf mich, als er herunterstieg, und er sagte zum Fenster des Einschreibebüros hinein: »Wartet hier jemand auf einen Knaben, der auf den Namen Murdstone aus Blunderstone in Suffolk eingeschrieben ist und abgeholt werden soll?« Niemand antwortete. »Bitte versuchen Sie es mit Copperfield, Sir«, sagte ich und blickte ratlos hinab. »Wartet hier jemand auf einen Knaben, der auf den Namen Murdstone aus Blunderstone in Suffolk eingeschrieben ist, aber sich zu dem Namen Copperfield bekennt und abgeholt werden soll?« sagte der Kondukteur. »Eda, ist niemand da?« »Nein, es war niemand da. Ich sah mich forschend und besorgt um, aber die Nachfrage machte keinen Eindruck auf einen der Umstehenden, wenn ich nicht einen Mann mit Gamaschen und einem Auge ausnehmen will, der den Rat gab, mir ein messingenes Halsband anzulegen und mich im Stalle festzubinden. Man brachte eine Leiter und ich stieg nach der Dame hinunter, die einem Heuschober ähnlich sah, wagte aber nicht eher, mich zu rühren, als bis sie ihren Korb weggenommen hatte. Die Kutsche war jetzt leer, das Gepäck war bald heruntergeholt, die Pferde waren weggeführt worden und jetzt wurde auch die Kutsche von ein paar Hausknechten hinten in den Hof gefahren. Aber es kam immer noch niemand, um den staubbedeckten Knaben von Blunderstone in Suffolk abzuholen. Verlassener als Robinson Crusoe, dem niemand zusah, als er verlassen war, begab ich mich in das Einschreibebüro, verfügte mich auf die Einladung des Kommis hinter den Ladentisch und setzte mich auf die Gepäckwaage. Während ich hier saß und die Pakete und Kisten und Bücher musterte und den Stallgeruch einatmete, was mir seitdem von jenem Morgen unzertrennlich geblieben ist, fing eine Prozession höchst bedenklicher Betrachtungen durch meinen Geist zu marschieren an. Gesetzt, es holte mich niemand ab, wie lange würden sie mich dann hier behalten? Würden sie mich dableiben lassen, bis meine 7 Schillinge zu Ende wären? Würde ich des Nachts in einem der hölzernen Kasten mit dem übrigen Gepäck schlafen und mir des Morgens das Gesicht an dem Brunnen im Hofe waschen? Oder würde man mich jede Nacht hinausjagen und erwarten, dass ich den nächsten Morgen bei der Eröffnung des Büros wiederkehre, um zu bleiben, bis ich abgeholt würde? Gesetzt, es sei gar kein Irrtum und Mr. Murdstone habe sich den Plan ausgedacht, mich auf diese Weise loszuwerden. Was sollte ich dann tun? Wenn sie mich bleiben ließen, bis meine 7 Schillinge zu Ende waren, konnte ich nicht auf das Verbleiben rechnen, wenn ich anfing zu verhungern. Das wäre offenbar den Kunden unbequem und unangenehm gewesen und verursachte außerdem dem blauen Bär oder Bock Begräbniskosten. Wenn ich auf und davon ginge, um nach Hause zurückzukehren, wie konnte ich den Weg finden, wie eine so weite Reise zu Fuß machen, wie sicher sein, von jemandem anderen als von Peggotty aufgenommen zu werden? Wenn ich zu der ersten besten Werbungsbehörde ging und mich als Soldat oder Matrose anbot, so war ich so klein, dass sie mich wahrscheinlich abweisen würden. Diese und 100 ähnliche Gedanken machten, dass der Kopf mir brennend heiß und vor Angst und Sorge ganz schwindlig wurde. Auf dem Höhepunkt dieses Fiebers trat ein Mann ein und sagte leise etwas zu dem Kommis. Dieser schob mich von der Waage und dem anderen zu, als ob ich gewogen, verkauft, abgeliefert und bezahlt werde. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 24. November 2024.